Wir wollen ein Wunder erleben, dann sei doch selbst das Wunder. Ihr wundert euch deswegen, dass eure Leben euch nichts geben. Ein Jugendlicher, der jetzt Nein zu Drogen sagt, doch zum Schulabschluss ja, das ist ein Wunder. Eine Mutter, die den halben Tag jobbt und den Sohn gleich bekocht, wenn er von der Schule kommt. Dann fährt sie ihn zum Sport, während ihre Tochter vor ihren Hausaufgaben schmort. Das ist ein Wunder. Eine Tochter ist mit 20 und Frau, weil sie an die Liebe glaubt, um mit ihm was aufzubauen. Und nicht jedem traut, der sich viel erlaubt, dass sie irgendwann verhaut. Das ist ein Wunder. Eine Firma, die Kunden nicht bescheißt, aber dennoch verbleibt und das auch in schwerer Zeit. Und sie sind dazu bereit, Bewerbern mitzuteilen, dass sie Zukunft verleihen. Das ist ein Wunder. Was will ich sagen? Die Menschen haben vergessen, dass sich Wunder nur begrenzen, weil es alle in der Hand haben. Wir wollen ein Wunder erleben, dann sei doch selbst das Wunder. Ihr wundert euch deswegen, dass eure Leben euch nichts geben. Wir wollen ein Wunder erleben, dann sei doch selbst das Wunder. Ihr wundert euch deswegen, dass eure Leben euch nichts geben. Ein Rapper, der von Leuten hier verstanden wird, weil ihm keiner was verdirbt, das ist ein Wunder. Ein Nazi weint, weil ein Ausländer schreit, dass sein Haus, Land und Weib wegen solcher wie im Leid spüren musste, und er zeigt, dass er nicht sein Feind ist und damit bleibt es, das ist ein Wunder. Ein pädophiler Mann erkennt es früher an, dass er eine Neigung hat und sich noch helfen lassen kann, bevor es eskaliert und den Fehler dann beginnt, der sein Leben ruiniert, das ist ein Wunder. Ein Politiker bürgt sich dem Volk, denn er merkt, von den Sprüchen haben wir die Schnauze voll. Er redet jetzt nicht mehr, sondern tut für sein Geld, was schon lange anfällt, das ist ein Wunder. Was will ich sagen? Die Menschen haben vergessen, dass sich Wunder nur begrenzen, weil es alle in der Hand haben. Wir wollen ein Wunder erleben, dann sei doch selbst das Wunder. Ihr wundert euch deswegen, dass eure Leben euch nichts geben. Wir wollen ein Wunder erleben, dann sei doch selbst das Wunder. Ihr wundert euch deswegen, dass eure Leben euch nichts geben. Wir wollen ein Wunder erleben, dann sei doch selbst das Wunder. Ihr wundert euch deswegen, dass eure Leben euch nichts geben.